Außerdem waren ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage keineswegs ein so tiefes Elend, wie es meist dargestellt wird, denn es wird aus jenen Zeiten über das protzenhafte Auftreten reicher Juden, über kostspielige Judenhochzeiten und andere prunkvolle Judenfesten berichtet, an denen selbst Fürsten und hohe Standesherren teilnahmen.